Ja, ich habe jetzt 10 Jahren von der AG Politische Diskussion Leipzig, die an der Uni Leipzig auch ein bisschen angesiedelt ist, hier zu Gast im Studio. Und ihr werdet ja am kommenden Dienstag, am 23. Januar um 18 Uhr mit einem Vortrag vor uns treten an der Uni Leipzig in einem Hörsaal dort zu einem Thema, das zurzeit für alle Menschen ja wohl sehr präsent ist in den Medien, nämlich zum Beispiel, nämlich das Klima. Die Klimaextreme nehmen ja seit einer geraumen Weile schon zu, wie wir vielleicht auch am Wetter hier vor Ort in Leipzig sehen können oder eben nicht, weil man das tatsächliche Wetter natürlich immer schwer auseinanderhalten kann von dem durch den Klimawandel beeinflussten Wetter. Aber wir fangen jetzt erstmal mit den einfachen Fragen an, nämlich um was für einen Vortrag handelt es sich denn da eigentlich am kommenden Dienstag? Ja, der Vortrag heißt Die Rettung des Weltklimas und befasst sich mit den bisherigen Klimakonferenzen, wo die Staatenwelt ja zusammengekommen ist und Klimaabkommen getroffen hat. Und da haben wir uns folgende Fragen gestellt. Also warum ist eigentlich die Klimarettung identisch mit der CO2-Reduktion? Also seit Kyoto übersetzt sich Klima 1:1 in CO2-Reduktion, wo doch klar ist, dass auch noch andere Gase für den Klimawandel ursächlich sind. Zum Beispiel Lachgas oder Methan auch, ja, das hört man. Genau. Warum gibt es diese Reduktion auf CO2, was ja immerhin 1/3 aller Gase rausdefiniert? Andere Frage wäre, warum war eigentlich das Abkommen von Paris so ein viel gefeierter Erfolg? Die Bundesministerin, die damalige Hendricks, hat sogar geweint. Und sofort war aber allen klar, dass den Klimawandel hält man so nicht auf. Also da waren sofort alle Dementis beieinander. Und dem mal nachzugeben, das soll der Vortrag leisten. Was steckt da eigentlich in diesen Verhandlungen drin? Um was geht es da? Wenn so klar ist, so gemeinsam das Klima retten, scheint eher der Titel zu sein als die Sache. Ja, gucken wir für Laien wie mich nochmal genau drauf. Was ist dieser Treibhauseffekt eigentlich? Du hast ja schon gesagt, dass da ganz verschiedene Gase, also unter anderem auch Wasserdampf, ist ja zum Beispiel auch für diese Reflexion von Wärme ursächlich, eine natürliche Ursache. Und dann gibt es aber noch die menschengemachten Ursachen. Also wodurch wird das ausgelöst, der Treibhauseffekt? Ja, also für diese genaue naturwissenschaftliche Erklärung würde ich mich jetzt auf die Experten auf diesem Gebiet verlassen. Ganz kurze Skizze ist, dass die Sonneneinstrahlung von der Erde reflektiert werden und von der Atmosphäre wieder zurückreflektiert werden. Und je dichter die Atmosphäre ist, umso schwieriger kommt die Wärme raus. Und das ist der sogenannte Treibhauseffekt. Und ja, aus der wissenschaftlichen Literatur kann man auf jeden Fall entnehmen, dass ein Fakt ist, dass vom Menschen verursachte, also vor allen Dingen von großen Industrienationen verursachte Abgase einen großen Teil zu diesem Effekt beitragen, sodass die Erde sich permanent weiter erwärmt. Und ihr sagt auch, dass jetzt diese anderen Ursachen wie Methan zum Beispiel, was ja immer mit der Fleischproduktion in Verbindung gebracht wird, dass die da eher so eine Nebenrolle nur gespielt haben in Paris? Genau, also bei diesen Abkommen wird das zwar auch mal erwähnt, aber was da verhandelt ist, das muss man unterscheiden zwischen, was sind da so Störgeräusche und Rauschen und so und worum geht es da wirklich? Und da muss man wirklich sagen, verhandelt wurde, welches Land muss um wie viel CO2 reduzieren, welches andere Land auf welche Energieproduktion verpflichten, wie viel Öl darf noch sein, wie viel Kohle darf noch sein, wie viel erneuerbare Energien müssen kommen. Es wird ja auch immer quasi mit einem möglichen Wirtschaftswachstum durch erneuerbare Energien gelockt. Also sonst würden ja auch gar nicht so viele Industrienationen sich jetzt auf diese erneuerbare Energie und auf diese Klimaziele einigen können. Was für Probleme seht ihr denn da halt? Also wenn da an dieser Idee des Wirtschaftswachstums festgehalten wird oder denkt ihr, dass das kein Problem ist? Also das muss man genau fassen, was da mit der Idee eigentlich ist, weil es ist ja gar nicht so, dass auf der einen Seite es ein Interesse gibt am Wirtschaftswachstum und auf der anderen Seite gibt es ein Interesse an Umwelterhaltung und das würde irgendwie in einen Widerspruch stehen, weil schon im Inneren, also wenn man jetzt mal wirklich anguckt, was ist eigentlich Klimaschutz wirklich in Deutschland, da merkt man, das sind begleitende Randbedingungen, um das Wirtschaftswachstum abzusichern. Zum Beispiel jetzt in Baden-Württemberg und in Niedersachsen müssen die Deiche höher gemacht werden und die Flächen für die Flussübertritte müssen vergrößert werden. Das sind quasi die Klimaschäden, die anstehen und die werden so verarbeitet. Mhm. Und da merkt man, das ist gar nicht ein Widerspruch des eine versus des andere, sondern das sind die Bedingungen, damit das Wirtschaftswachstum weitergehen kann. Mhm. Also ist auch unsere erste Aussage dazu, worum es hierbei geht. Das ist schon das Wachstum und so kommen auch die erneuerbaren Energien rein. Denn für so einen Industriestandort wie Deutschland ist es unheimlich reizvoll, sich unabhängig zu machen von fossilen Brennstoffen, über die man gar nicht souverän verfügt, sondern die man importieren muss. Und da stellt sich Deutschland jetzt auf und sagt, wir haben die Technologie, wir wollen die umstellen auf die erneuerbaren Energien, so unabhängig vom Erdöl werden und zugleich, weil wir ja die Technik dann auch haben, exportieren und damit ein richtig großes neues Geschäft anstoßen. Und andere Staaten auf das zu verpflichten, das ist die eigentliche Sache, um die es in diesen Klimakonferenzen geht und hat den Titel bekommen, wir gemeinsam retten das Klima. Das löst dann auch auf, warum die Nationen nächtelang um Formelkompromisse ringen. Weil wenn es einfach darum geht, unser Klima müssen wir jetzt gemeinsam retten, dann wäre ja alles klar. Das könnten wir beide hier auch schnell regeln, was man da machen müsste. Man müsste halt überall ein bisschen weniger. So, fertig. Aber weil es um was anderes geht, nämlich welche Nation kann welche andere auf die eigene Energieversorgung verpflichten. Deswegen wird da so rumgerungen. Ja, jetzt gibt es allerdings auch wenig Alternativen zu einem Ringen, weil die Alternative, die jetzt zum Beispiel Donald Trump da als Minderheitenmeinung repräsentiert, ist ja auch keine Alternative. Und zumindest wären die erneuerbaren Energien vielleicht besser dezentralisierbar. Also die Wirtschaft könnte theoretisch damit überall wachsen, wenn man irgendwo. Aber praktisch hat das Deutschland als Industriestandort vielleicht auch nicht so im Sinn, dass. Also diese Dezentralisierung, dass man irgendwo in Afrika große Solarenergie-Felder baut, die dann da lokal irgendjemanden nützen, ist wahrscheinlich kein Motiv, oder? Was denkst du? Also da muss man mal sehen, das kommt doppelt vor. Die Angela Merkel hat selber in ihrer Rede auf der Bonner Klimakonferenz das nochmal angesprochen. Auf einmal kommt Afrika auch für erneuerbare Energien in Frage. Man will ja auch diese neuen Technologien dorthin verkaufen. Und da gibt es dann jetzt Überlegungen, könnte man die nicht kreditieren, sodass sie das sich auch leisten können? Kann man die nicht verpflichten auf unsere Energie? Und stattet man sie mit Krediten aus, die natürlich dann auch abbezahlt werden müssen? Also da muss man auch wieder sehen, was da eigentlich Zweck ist und was Mittel ist. Und da würde ich sagen, verbietet sich eigentlich die Vorstellung von, es werden erneuerbare Energien in die Welt verteilt, damit die Leute da was haben. Die andere Frage ist natürlich, sind erneuerbare Energien so rückstandslos gut? Also ist da nicht so eine Verlagerung? Vielleicht also im Moment werden die giftigen Dinge quasi in die Luft gehoben und es könnte ja sein, dass die erneuerbaren Energien, dass die Anlagen auch irgendwann kaputt gehen und dann in der Erde vergraben werden und dann da irgendwas vergiften oder so? Oder wie denkt ihr über erneuerbare Energien? Also aus der wissenschaftlichen Literatur ist auch da zu entnehmen, dass erneuerbare Energien auch umweltschädliche Wirkungen haben. Alleine das Mais und die Agrikultur dann in den Maisanbaugebieten. Wichtig ist uns auch hierbei, dass man unterscheidet zwischen, eben weil es darum geht, mit erneuerbaren Energien den Weltenergiemarkt neu zu sortieren und auf sich zu beziehen, sind das quasi Nebenerscheinungen, die mögen manche Kritiker irgendwie irre machen, dass das einfach nicht beachtet wird. Aber das ist ganz konsequent, wenn man den Standpunkt ins Auge genommen hat, um was es da geht, nämlich um eine Exportoffensive. Aber seht ihr da irgendeine Lösung für dieses Dilemma? Also die Lösung wäre ja nur, dass auch andere Länder, dass nicht allein die Industrienationen davon profitieren, von diesen Klimazielen halt. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt fragst du mich für ein Dilemma, dass die das Ganze dort veranstalten, überhaupt nicht haben. Also ich hätte eher gedacht, und das wäre auch die Stoßrichtung des Vortrags, bevor man sich jetzt überlegt, was wäre eine bessere Klimapolitik, dass man das ernst nimmt und schaut, ob das stimmt, was wir da sagen. Worum es da bei der Rettung des Weltklimas als Titel der Sache nach die Exportoffensive der Energiewende eigentlich geht. Und wenn man das gefasst hat, also dass es hier um eine Wirtschaftsweise geht, in der das so bei den erneuerbaren Energien, aber auch jetzt ja gerade, was den Klimawandel verursacht, so Umweltverschmutzung als Kost mit in die Rechnung eingeht, so besser in die Luft packen, als weil es dann kostenlos verwertbar ist. Ob nicht irgendwie mal selber sich nicht mit denen, die das so veranstalten, gemein machen sollte. Ich meine, im Moment ist ja auch immer noch sowas wie ein Ablasshandel irgendwie. Es geht immer um Gelder, die halt die Wirtschaft soll durch die Kosten sollen irgendwie auch auf die Wirtschaft umgelegt werden halt. Dadurch sollen die alten Energien, Produktionsweisen eben teurer werden. Aber eigentlich ist relativ selten von so einer Mäßigung oder dass halt vielleicht auch, dass es auch sinnvoll wäre, halt weniger Wachstum zu haben oder dass weniger, überhaupt weniger Emissionen oder überhaupt weniger produziert wird oder so. Wie denkt ihr darüber? Also sollte von dieser Wachstumsidee abgegangen werden oder? Also stellen wir mal beiseite, ob das jetzt eine Idee ist oder nicht eigentlich das Prinzip der Wirtschaft. Die Sondierer haben ja jetzt selber klargestellt, indem sie die Klimaziele für 2020 aufgegeben haben, wie da die Reihenfolge ist. Es ist ja nicht so, dass man nicht einfach ein bisschen weniger verpesten könnte, sondern das Kriterium dabei ist, die erneuerbaren Energien sind den Sondierern jetzt damit und der Wirtschaft noch zu teuer. Und das wollen sie nicht, da wollen sie weiter auf die billige Kohle setzen. Und in dem Maße, wie sich das wirtschaftlich lohnt, ist es jetzt, ist davon ein Stück weit Abstand genommen worden. Die ganze Energiewende ist ja in dem Sinne ein riesiges Projekt, weil erstmal auf erneuerbare Energien umzustellen, kostet dem Wirtschaftsstandort ja was. Das hört man ja jetzt auch immer mit den ganzen Windparks und sonst was da installiert werden muss. Aber die Berechnung ist, dass man dadurch Vorreiter auf einem neuen Markt wird, einem neuen Wachstumsfeld, den man dann beherrscht, weil ja die historische Ungerechtigkeit, dass das Öl nun mal nicht hier liegt, sondern woanders, dass man denen das aus der Hand schlägt. Und genau, das ist eigentlich der sehr übergriffige Charakter auf den Weltmarkt, weswegen ich so immer bei Alternativfragen mich da eigentlich gar nicht zu stellen möchte. Ja, und das ist ja auch vielleicht nicht deine Verantwortung. Genau. Ja, also dann wollte ich noch fragen, was macht ihr eigentlich sonst so? Ihr seid die AG Politische Diskussion, ihr seid irgendwie an der Uni Leipzig beheimatet. Was macht ihr noch für andere Veranstaltungen da? Also wir machen ein-, zweimal im Semester einen Vortrag. Dieses Semester gab es noch einen Vortrag zum bedingungslosen Grundeinkommen und anschließend an die Vorträge dann noch kleinere Arbeitskreise, wo man sich das Thema dann nochmal genau vornimmt. Das wird beim Vortrag, im Anschluss des Vortrags auch so sein. Wie genau, wissen wir noch nicht, aber wir werden uns dann vielleicht die Klimaziele aus Paris oder Bonn nochmal genau angucken oder die Rede der Merkel, die in Bonn die Konferenz ja eröffnet hat, um zu schauen, was ist eigentlich da wirklich, worum geht es da wirklich und was ist Titel und davon und weswegen sollte man vielleicht nicht auf den Titel reinfallen und den Staaten dann vorwerfen, sie vergehen sich immer an der wirklichen Klimarettung, wenn sie etwas anderes vorhaben. Dazu kann ich ja noch mal ein kleines Zitat vorlesen aus der Merkel-Rede. Dies alles, also Weltrettung, Klima, geschieht auch in der Überzeugung, dass die Transformation hin zu einer emissionsarmen Wirtschaftsweise, richtig angelegt, große Wachstumschancen bietet. Erneuerbare Energien, Ressourcen und kostensparende Effizienztechnologien, klimaschonende Neuerungen im Gebäudebereich und im Verkehr, das und anderes mehr wird auf den Märkten weltweit an Bedeutung gewinnen. Ich darf Ihnen sagen, dass in Deutschland erneuerbare Energien bereits die stärkste Säule der Energieversorgung ist und dass wir erleben, dass in einem relativ schnellen Tempo die Unterstützung für erneuerbare Energien steigt und deren Marktreife immer schneller erreicht wird. Also eigentlich, was ich jetzt gerade versucht habe, dahin zu argumentieren, das hat die Merkel in dieser Rede selber so ausgedrückt. Ja, allein im Moment scheinen eigentlich auch allein so wirtschaftspolitische Herangehensweisen an solche vielleicht auch irgendwie idealistischen Themen das einzig Mögliche zu sein. Also wann ist denn euer Vortrag nochmal genau? Das können wir jetzt nochmal wiederholen, falls da auch Leute von außerhalb der Uni Leipzig hingehen wollen. Ja, der Vortrag ist am Dienstag, den 23.01. um 18 Uhr im Hörsaal 8 der Uni Leipzig, und da sind natürlich alle herzlich eingeladen. Und habt ihr noch eine Internetseite, wo vielleicht auch noch Näheres dann? Genau, also www.agpolitischediskussion.de, und da findet man dann nähere Infos. Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Oder hast du noch abschließende Worte? Ja, eine Ergänzung vielleicht nochmal, weil du gerade gesagt hast, es werden immer nur wirtschaftliche Ansätze und alles andere scheint mehr so als Idealismus abgekanzelt zu werden. Vielleicht ist es ja auch eine Schande für diese Wirtschaftsweise, dass solche Standpunkte und Gesichtspunkte wie ein bisschen Umweltschutz, dass man die Luft, die man einatmet, auch irgendwie verträgt, dass das alles idealistisch einsortiert und damit subsumiert und für irrelevant erklärt wird.